Und das sollen sie auch. Der Antwortmann zog seine überdimensionale Stoppuhr mit einem ratschenden Geräusch auf, das ganz ähnlich wie das bei dem Wecker klang, den Phil während des Grundstudiums auf dem Nachttisch neben dem Bett stehen gehabt hatte. »Sind Sie startklar?« »Ja.« Phil setzte sich auf den freien Stuhl. »Aber wenn Sie meine erste Frage nicht beantworten können, kriege ich in 0, nichts mein Geld zurück. Entweder geben Sie es mir freiwillig oder ich nehme es mir mit Gewalt.« »Das klingt ja geradezu grausam«, sagte der Antwortmann, lachte dann aber. »Ich frage nochmal, sind Sie startklar?« »Ja.« »Dann fangen wir an.« Der Antwortmann drückte einen Hebel an der Rückseite seiner Uhr und sie begann zu ticken. »Ihr Vorschlag. Wie lautet der Geburtsname meiner Mutter?« Der Antwortmann zögerte keine Sekunde. »Sporen.« Phil klappte die Kinnlade runter. »Woher zum Teufel wissen Sie das?« »Ich will Ihre teuer bezahlte Zeit nicht verschwenden, Phil, aber ich muss darauf hinweisen, dass Sie eine weitere Frage gestellt haben, deren Antwort Sie bereits kennen. Ich weiß es, weil ich, Fanfare, der Antwortmann bin.« Phil fühlte sich, als hätte ihn ein schwerer rechter Schwinger am Kinn erwischt. Er schüttelte buchstäblich den Kopf, um ihn wieder klarzukriegen. Das Ticken der großen Stoppuhr des Antwortmanns war sehr laut. Der Zeiger näherte sich der 4. »Wie heißt mein Mädchen?« »Sally Ann Allburton.« Nicht das geringste Zögern. Phil wurde mulmig. Er ermahnte sich, keine Angst zuzulassen. Es war ein schöner Oktobertag und er war sowohl jünger als auch zweifelsfrei kräftiger als der Mann auf der anderen Tischseite. Es musste ein Trick, konnte nur einer sein, aber das machte das Ganze nicht weniger unheimlich. »Die Zeit verfliegt, Phil.« Phil schüttelte wieder den Kopf frei. »Okay, ich überlege, soll ich vielleicht...« Der Antwortmann wedelte mit einem Finger vor seiner Nase. »Was habe ich Ihnen zu dieser Formulierung gesagt?« Phil strengte sich an, seine Gedanken zu ordnen. »Scheinprozess«, dachte er, »betrachte die Sache als Scheinprozess. Er ist der Richter. Es hat Einspruch gegen deine Art der Zeugenbefragung gegeben. Wie umschifft man jetzt das Ganze?« »Können Sie Fragen zu zukünftigen Ereignissen beantworten?« Der Antwortmann verdrehte die Augen. »Ach, auch das haben wir bereits geklärt, oder? Ich habe gesagt, dass Sie im Lauf der Zeit erfahren würden, ob meine Antworten wahr und zutreffend sind. Solch eine Antwort würde Wissen um die Zukunft voraussetzen. Für mich gibt es aber weder Vergangenheit noch Zukunft. Alles geschieht im Hier und Jetzt.« »Klingt wie das dumme Geschwätz einer alten Schachtel bei einer Seance«, dachte Phil. Inzwischen stand der schwarze Zeiger der großen Stoppuhr beinahe auf 3. »Wird Sally Ann einwilligen, mich zu heiraten, wenn ich ihr einen Antrag mache?« »Ja.« »Werden wir in Curry leben, dem Städtchen hier die Straße weiter runter?« »Ja.« Der dicke, schwarze Zeiger der Stoppuhr erreichte die 3 und sprang dann darüber hinweg. »Werden wir glücklich sein?« »Diese Frage ist ein weites Feld, und außerdem sollten Sie Ihrem jungen Alter zum Trotz die Antwort darauf kennen. Es wird Höhen und Tiefen geben, Eintracht und Zwietracht, aber alles in allem, unterm Strich, ihr zwei werdet glücklich sein.« »Irgendwie wusste er den Mädchennamen meiner Mutter«, dachte Phil, »und Sallys Namen. Der Rest ist reines Herumgerate, wie bei einer Kirmeswahrsagerin. Warum tue ich mir das an?« »Tempus immer noch fugit«, sagte der Antwortmann. Das Ticken der überdimensionierten Stoppuhr wirkte jetzt lauter als zuvor. Der Zeiger hatte die 3 hinter sich gelassen und schloss allmählich die Lücke zur 2. Phil hatte keinen vernünftigen Grund, erleichtert über das zu sein, was ihm der Antwortmann da erzählte. War es doch genau das, was er hören wollte, oder? Und hatte er seine Entscheidung bezüglich Curry nicht längst getroffen? War all das Zappeln in der Zwickmühle nicht bloß Überdramatisierung? Und was Sal betraf, war er nicht auch ziemlich überzeugt davon, dass sie ihn heiraten würde, auch wenn ein Umzug ins ländliche New Hampshire dazugehörte? Nicht völlig sicher, nicht zu 100%, aber zu 90%?